The next song is dedicated to all you guys. It's called Skinhead. Es ist nicht einfach, ein Skin zu sein. Doch wenn's Probleme gibt, bin ich trotzdem nie allein. Nur weil ich zu Deutschland stehe, bin ich verhasst bei diesem Dreck, dem das nicht passt. Man wird beleidigt, ganz egal wo man ist. Worte wie Nazi-Schwein, dreckiger Faschist. Doch ich gehe niemals vor euch auf die Knie. Denn eines kann ich euch sagen, aufgeben werde ich nie. Skinhead, gebt niemals auf. Skinhead, steht für dein Land. Skinhead, gegen Lügen und Intrigen. Skinhead, lass dich niemals unterkriegen. Deutsche Jugend vereinte Macht, Zusammenhalt gibt uns die Kraft für ein großes deutsches Land. Benutz jetzt deinen Verstand, leg deine Waffe niemals nieder, zeig ihnen, wer du bist. Sing wieder deutsche Lieder und bleib Nationalist. Skinhead, gib niemals auf. Skinhead, steh für dein Land. Skinhead, gegen Lügen und Intrigen. Skinhead, lass dich niemals unterkriegen. Gib niemals auf. Skinhead, steh für dein Land. Skinhead, gegen Lügen und Intrigen. Skinhead, lass dich niemals unterkriegen. Unterkriegen.